Gib mir deinen Geist, der mich nach deinem Wort regiere, dass ich so einen Wandel führe, der dich gefällig heißt, damit ich nach der Zeit in deiner Herrlichkeit, mein lieber Gott, mit dir den großen Sabbat möge halten.